Ey Digga, was willst du überhaupt erreichen? Red dir nicht ein, du würdest gar nichts begreifen. Irgendwann kommen auch bessere Zeiten. Bleib chillig, dann zeigen sich dir andere Seiten. Lass alles hinter dir, was dich runterzieht, soll heißen, dich nicht auf sinnlosen Dreck zu versteifen. Wenn alles untergleichen, musst du aus dem Kopf streichen. Die Dummheiten dürfen dich nicht mehr verleiten. Wer schön hast gesagt, ich will's passender beschreiben. Du bist ja eigentlich zu beneiden. Ich weiß, es sind wert, Initiativen ergreifen. Frag dich mal kurz, bist du wirklich so ein schlechter Mensch? Belüg dich nicht selbst, für sowas gibt's die Konkurrenz. Die Wörter zwingen jeder Neider zu schweigen. Die richtige Konsequenz ist entscheidend, um Köpfe zu steuern und nicht abzureißen. Ich bin gut drauf, was läuft bei dir so? Ich bin nüchtern und fühle mich hier in Tod. Pack die Kuh an den Hörnern, lauf bei grün über rot und lass endlich diesen fucking Stier los. Ich bin gut drauf, ich steh bei dir die Lage. Die Binde hol und noch dümmer die Sprache. Mach dich, stell einfach stumm, lehn dich zurück und genieß die inszenierte Scharade. Und ich steh fett im Leben, auf Eis so dünn und der Boden am Beben. Ich steh auf die Liebe meines Lebens und frag mich jeden Tag, was kann es noch Schöneres geben? Und ich sag, hippie tippie dippu, spann den Bogen nicht zu weit, lass dir Liebe Zeit, Bro. Du wirst sehen, lass es einfach geschehen. Alles wird gut, richtig in den Bahnen gelegt. Doch alles braucht Zeit, Bro, zu erkennen, was viele Entscheidungen erst in ein paar Jahren zeigen. Die stundenlanger Tage, kurzer Nächte, plötzlich über Nacht sichtbar für dich als richtig erweisen. Aber jetzt folgen wieder schöne Tage, auch sicher viele Nächte. Nie mehr zweite Wahl, Baguette, eins erwarte. Fresh teilt einfach erst die Sahne. Ist klar, ne? Ich bin gut drauf, Alter, was läuft bei dir so? Ich bin nüchtern und fühle mich hier im Tod. Komm, pack die Kuh an den Hörnern, bleib bei grün über rot und lass endlich den Stier los. Ich bin gut drauf, wie steht bei dir so die Lage? Birne ist wohl und noch dümmer die Sprache. Mach dich, stell einfach stumm, lehn dich zurück und genieß die Parade. Die inszenierte Scharade. Ich bin gut drauf, was läuft bei dir so? Ich bin nüchtern und fühle mich hier in Tod. Pack die Kuh an den Hörnern, lauf bei grün über rot und lass endlich diesen fucking Stier los. Ich bin gut drauf, ich leb bei dir die Lage. Die Binde hol und noch dümmer die Sprache. Mach dich, stell einfach stumm, lehn dich zurück und genieß die Parade. Ich bin gut drauf, Alter, was läuft bei dir so? Ich bin nüchtern und fühle mich hier in Tod. Komm, pack die Kuh an den Hörnern, lauf bei grün über rot und lass endlich den Stier los. Ich bin gut drauf, wie steht bei dir so die Lage? Birne ist hohl und noch dümmer die Sprache. Mach dich, stell einfach stumm, lehn dich zurück und genieß die Parade. Genieß die Parade. Genieß die inszenierte Scharade.